Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Bei der Flashback fährt zum Reload, Großkontrolle in Langdamm und Rodewald schlägt ASC erneut. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Bundestagsabgeordnete Katja Keul ruft in ihrem Wählerkreis zur Teilnahme an einer Demonstration gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA an diesem Samstag in Hannover auf. Beginn ist um 12 Uhr auf dem Opernplatz. Dort erwartet die grüne Rechtspolitikerin vor allem ein klares Zeichen gegen die Aushöhlung des Rechtsstaates, wie sie erklärt. Die Nienburger Skatepunk-Band Friday Flashback wird Ende August auf dem Reload-Festival in Sulingen auftreten. Beim Reload-Contest am vergangenen Samstag konnten Jan Ahlers, Mirko Schneeglut, Matthias Seifert und Leon Davitte sowohl das Publikum als auch die Jury von sich überzeugen. Für die Jungs beginnt nun das wohl größte Kapitel ihrer jungen Karriere. Sänger Jan Ahlers war vom Ergebnis und von der Unterstützung überwältigt. Wir hatten irgendwie alle ein gutes Gefühl, weil wir ja auch den Bus relativ voll gekriegt haben, aber wir wussten jetzt ja auch nicht, wie viel es die anderen Bands mitbringen. Und es waren jetzt ja auch keine schlechten Bands, also ernstzunehmende Konkurrenz war das. Und als es dann hieß, dass wir den ersten Platz erreicht haben, also dass wir quasi den Slot gewonnen haben auf dem Reload-Festival, da sind wir komplett durchgedreht. Also so, ich glaube, das hat man auch gesehen für die Leute, die da waren. Das war einfach unbeschreiblich, das Gefühl. Wie gesagt, das ist eine Riesenchance für uns und wir sind halt einfach total happy und auch dankbar für jeden Einzelnen, der da extra für uns gekommen ist. Eine Großkontrolle des Verkehrs fand gestern in Langdamm statt. Insgesamt wurden 11 Kontrollbereiche eingerichtet. Hierfür wurde die Straße am Rehhagen zwischen dem Haupttor der Bundeswehrkaserne und dem Fürser Mühlweg komplett gesperrt. Der Gesamteinsatzleiter Polizeihauptkommissar Frank Kolanowski konnte zum Abschluss 47 beanstandete Fahrzeuge mitteilen. Von diesen musste in 13 Fällen die Weiterfahrt aus technischen Gründen sowie wegen Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten untersagt werden. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der SSV Rodewald kann nach dem 1:0-Pokalsieg am Ostermontag den ASC Nienburg erneut schlagen. Mit 2:0 siegt die Mannschaft um Trainer Falk Wülke im gestrigen Nachholspiel der Fußball-Kreisliga. In der 28. Minute mussten die Hausherren bereits das erste Mal wechseln. Halef Maxo zog sich einen Muskelriss im Oberschenkel zu. 15 Minuten später gingen die Gäste durch Mike Schlieter mit 1:0 in Führung. Jörn Heyer erhöhte in der 67. auf 2:0. In der Tabelle kann Rodewald die rote Laterne an Nendorf abgeben, hat aktuell 4 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der ASC Nienburg bleibt Siebter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.